Ich möchte gleich mal anfangen mit drei ganz bemerkenswerten Podcast-Folgen, die ich in wenigen Stunden jetzt und durch großen Zufall direkt hintereinander gehört habe. Und über diese Podcast-Folgen wollte ich kurz berichten. Und zwar auch in der Art und Weise, dass es so eine Art Kommentar dazu ist. Ich hatte eigentlich bei jeder Folge gedacht, Mensch, da möchte ich gerne einen Audiokommentar dazu schicken. Aber ich mache es diesmal nicht als Audiokommentar, sondern ich bespreche es hier im Umwomukum und schicke den drei dann einen Link, wo ich das dann gesondert nochmal abspeichere unter dem Senf dazu Podcast. Wer es da nochmal hören möchte, der kann es dann ganz gern tun. Warum ich da keine Audiokommentare dazu direkt geben möchte, ja, ihr werdet es gleich selber merken, dass das da vielleicht nicht angebracht ist. Ja, da geht's zum einen mal der Fitz-Podcast vom Zug zum Zug. Der Robert macht diesen Podcast und er hat in dieser Folge ein ja doch größeres Missgeschick in seinem Beruf beschrieben. Und es war äußerst mutig, dass er es so beschrieben hat und hat gefragt, ob denn das okay ist, sowas im Podcast zu besprechen. Ich fand's sehr okay. Wie gesagt, ich fand's auch mutig. Ich fand's aber auch interessant und letztlich als Fahrgast von Zügen durchaus auch beruhigend zu wissen, was passiert da im Hintergrund. Es ist ja jetzt Gott sei Dank keine Katastrophe passiert oder irgendetwas. Eigentlich eher fast nur eine Kleinigkeit, zumindest für uns Außenstehende mag es als gar nicht so schlimm anstehen, aber doch sehr bemerkenswert. Ich werde jetzt hier nicht den Inhalt der Folgen wiedergeben. Ich lade euch ein, diese bemerkenswerten Folgen zu hören und die sind natürlich selbstverständlich alle in den Shownotes verlinkt. Ja, also Robert, ich fand das gut, dass du es so berichtet hast. Und das wolltest du wissen, das möchte ich hiermit kundtun. Ich glaube, um Soundqualität ging es auch. Klingt sehr sauber, klingt ausgeglichen. Du nutzt irgendwie ein Mischpult. Also ich fand das auf jeden Fall ein Fortschritt, ganz klar. So, der zweite Podcast in dieser Runde, das ist Jörn Schaas feiner Podcast. Die Folge 146 ist es hier, auch verlinkt. Hier geht es um seine liebe Frau, die bei einem Predigt-Slam mitgemacht hat. Auch dazu alles in dieser Folge zu hören. Und diese Predigt wurde komplett in diesem Podcast war sie zu hören. Und das fand ich ebenfalls sehr klasse. Bin selber auch evangelisch, also da ist dann der Zugang insbesondere. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch viele interessiert, die jetzt nicht evangelisch oder gar auch nicht mal unbedingt besonders christlichen Glaubens sind. Ich kann das empfehlen, wie sie es gemacht hat. Ich konnte gar nicht glauben, dass das dann nur 4 Minuten waren. Es war voller interessanter Inhalt, also nicht voll gepfropft, aber wirklich, wirklich toll und sehr, sehr schön, dass das so zu hören war und darüber zu berichten. Berichtet wurde. Also auch hier, das fand ich ganz prima und es war ja auch nach Rückmeldung gebeten, was ich jetzt auch hiermit wiederum tue. Ja, der dritte Podcast, der Flo aus Wietze mit seinem Auszeit-Podcast, hat eine Sonderfolge herausgebracht, ohne Nummer. Es geht hier um deren zweiten Hochzeitstag und hier ist also eine öffentliche ja, Liebeserklärung an seine Frau und wieso und warum es ihm so gut geht mit ihr und warum es den beiden zusammen gut geht und wie sie durchs Leben gehen wollen. Also wirklich das Innerste nach außen gekehrt, das öffentlich in einem Podcast. Ganz, ganz tolle Geschichte, fand ich auch prima, vor allem prima auch für euch. Wiederum mutig, das ins Mikrofon zu sprechen und zu senden. Und das war auch in keinster Weise irgendwie plakativ oder effekthaschend, sondern es hörte sich sehr, sehr ehrlich und ganz prima an. Also hört euch diese drei Folgen an. Hier ist wirklich Bemerkenswertes, finde ich, passiert und war also sehr schön anzuhören in allen drei Fällen. Nochmal, die Links gibt es auf den Shownotes und diesen Kommentar, den ich ja jetzt hier im Umwomukum spreche, gibt es auch nochmal extra gesondert auf Senf dazu. Auch das ist dann verlinkt, beziehungsweise zum Senf dazu Podcast kommt ihr auch mittlerweile über meine Homepage, wer sich dafür interessiert, da mal reingucken will, mal reinhören möchte.